Das ist leider noch nicht alles. Gleichzeitig setzte die Große Koalition 2018 nämlich den Nachholfaktor in der Rentenanpassungsformel für 7 Jahre aus. Dafür zog sie die Haltelinien ein. Zur Erinnerung? Der Nachhaltigkeitsfaktor verteilte die Mehrkosten des demografischen Wandels gerechter als bisher auf Junge und Alte, während durch die Haltelinien einfach nur Geld versprochen wird, das nicht vorhanden ist, indem die Regierung damit willkürlich einen Höchstsatz für den Rentenbeitrag und einen Mindestsatz für die Rentenhöhe festgelegt hat, ohne genau zu wissen, wie die daraus resultierenden Zahlungen finanziert werden können. Das heißt, in der Rentenkasse fehlt Geld. Und das muss als Zuschuss aus dem Bundeshaushalt fließen. Wie die Rente wieder sicher werden kann. Damit es in Deutschland auch in Zukunft noch so etwas wie eine funktionierende gesetzliche Rentenversicherung gibt, muss das System grundlegend modernisiert werden. Das Umlagesystem funktioniert heute schon nicht mehr und wird nur mit Milliarden aus dem Haushalt am Leben gehalten. Die Babyboomer haben zu wenig vorgesorgt und die heute jungen Menschen müssen die Zeche zahlen. Regierende müssen aufhören, Rentengeschenke zu verteilen, die vielleicht kurzfristig Stimmen bringen, aber ein stabiles, nachhaltiges, gerechtes Rentensystem torpedieren. Wir brauchen mutige PolitikerInnen, die es schaffen, die Realität anzuerkennen, auszusprechen und in Reformen umzusetzen. RentnerInnen, vor allem Reiche, werden Abstriche machen müssen. Die Renten können nicht mehr mit den Löhnen wachsen, sondern nur noch mit der Inflation. Wir werden umso länger arbeiten müssen, je höher die Lebenserwartung steigt. Dafür braucht es Weiterbildung und neue Konzepte fürs Arbeiten im Alter. Das ist mit flexiblen Rentenlösungen machbar und es kann auch den Arbeitsmarkt entlasten, zum Beispiel mit Fachkräften. Gleichzeitig könnte das System der Rentenpunkte und die Bewertung der einzelnen Entgeltpunkte neu aufgesetzt und gerechter werden. Wir werden auch höhere Beiträge für die Rentenkasse berappen müssen. Deshalb sollten wirklich alle einzahlen, die mit irgendetwas Geld verdienen. Auch VermieterInnen, BeamtInnen, Selbstständige und FreiberuflerInnen. Ein großer Teil der höheren Beiträge sollte darüber hinaus gewinnbringend werden. Selbst wenn das alles so kommen sollte. Eine Vollversorgung wird die gesetzliche Rente für sehr viele Menschen auch dann nicht bieten können. Allen Versicherten muss klar sein, dass die gesetzliche Rente in Zukunft nur noch ein Beitrag zu den Lebenskosten im Alter sein wird und allein nicht zu einem guten Leben reicht. Das kann eine unerwartete Flexibilität verlangen. Burkhard Schröder, Philipps ehemaliger Dozent an der Journalistenschule, legte mit 62 Jahren bei der IHK eine Prüfung zum Sicherheitsfachmann ab und schlichtete jahrelang als Security-Mann Prügeleien in der Rettungsstelle eines Berliner Kiez-Krankenhauses. Im Sommer 2023 ist Schröder 70 Jahre, immer noch Sicherheitsmann, aber mittlerweile an der Rezeption eines international tätigen Marktforschungsunternehmens. Aber Schröder hadert nicht mit seinem Schicksal. Wenn jemand wenig in die Rentenkasse einzahlt und nichts spart, okay, dann muss man sich nicht wundern, sagt er. Aber wenn Leute 45 Jahre einzahlen und trotzdem nichts haben, ist das was anderes. Arbeiten im Rentenalter ist für ihn alles andere als ein Albtraum, wenn man gesund ist. Ist die Rente sicher? Naja, irgendetwas werden wir wohl immer bekommen. Aber reicht es, um den Lebensstandard zu erhalten? Wahrscheinlich nicht. Eine existenzsichernde Rente, wie wir sie von Oma und Opa kennen, gibt es schon heute nicht mehr. Wenn die nächsten Reformen gelingen, kriegen wir aus der gesetzlichen Rentenversicherung einen Zuschuss für die elementaren Bedürfnisse. Um den Rest müssen wir uns selbst kümmern. Und zwar schon heute.